Zweitens, das zweite historische Welträtsel. Wäre die papierne Überlieferung des Mittelalters geschichtliche Wirklichkeit, dann besteht das zweite historische Welträtsel in der merkwürdigen Psyche der mittelalterlichen echten Urkundenschreiber. Die Forschung hat in unzähligen Diplomen, die aufgrund der üblichen Relativmethode für unzweifelhaft echt gelten müssen, auffällige Fehler beispielsweise in den Datumsangaben festgestellt. Solche geradezu ungeheuerlichen Missgriffe in der Datierung beruhen, wie uns Forscher berichten, nicht etwa auf Versehen der Kanzleibeamten, sind also keine aus Flüchtigkeit begangenen Schreibfehler. Man hat vielmehr die ganz erstaunliche Entdeckung gemacht, dass die Ursache solcher unglaublichen Datierungsfehler in einer ganz eigentümlichen geistigen Minderwertigkeit der Notare jener Zeit zu suchen sei. Man hat bei diesen Kanzlisten eine neue Krankheit entdeckt, die man am treffendsten mit der Diagnose partielle arithmetische Gehirnlähmung kennzeichnen kann. Wohlgemerkt, nicht ich habe dieses Leiden entdeckt, sondern die Urkundenforscher. Ich habe dieser Krankheit nur den Namen gegeben. Nach Angabe der Fachleute trat nun diese Krankheit im Mittelalter nicht vereinzelt auf, sie grassierte vielmehr epidemisch. Fast ausnahmslos befallen wurden davon die Notare und Kanzlisten. Ein Heilmittel dagegen gab es leider nicht. Wie äußerte sich das Leiden bei den davon Befallenen? Um es kurz zu erklären, die Urkundenschreiber, sonst völlig normal veranlagte Menschen, nach dem Maßstabe damaligen Wissens in Schulen hochgebildet, vermochten in dem Augenblicke, wenn sie unter ein Diplom die Datumsangaben setzen wollten, plötzlich nicht richtig von 1 bis 100 zu zählen. Also nicht, dass sie komplizierte Rechenaufgaben zu bewältigen hatten. Nein, ganz und gar nicht. Sie mussten nur so viel arithmetische Verstandestätigkeit entwickeln, dass sie bemüht waren, ausfindig zu machen, welche Zahl beispielsweise auf 12 folgt. Und das konnten sie nicht. In der Kanzlei nämlich konnten sie es nicht, obwohl es, wie gesagt, Leute waren, die in den Schulen auch Rechenunterricht genossen hatten. Differentialrechnung natürlich nicht, aber das, was man so elementare Rechenkunst nennt. Das, was Kinder im ersten Schuljahr lernen. Also nochmals, das Allerelementarste im Rechnen beherrschten diese bedauernswerten Kanzlisten nicht, wenn sie Datumsangaben machen sollten. Das Wunderbarste aber ist noch, dass diese Leute außerhalb der Kanzlei, beispielsweise beim Einkauf auf dem Markt oder beim Abholen ihres Gehalts, doch wieder richtig von 1 bis 100, ja darüber hinaus rechnen konnten. Denn wie gesagt, die Krankheit hing irgendwie mit den verflixten Diplomen zusammen. Der Leser darf nun nicht ärgerlich werden und glauben, ich triebe meinen Spaß mit ihm. Das sei ferne von mir. Ich habe diese wunderbare Entdeckung ja nicht gemacht, sondern die Fachdiplomatiker. Alle bezeugen es, dass tatsächlich diese Notare an dieser sonderbaren arithmetischen Krankheit gelitten hätten. Hören wir beispielsweise P. Kehr. Ich glaube, dass dieser Kanzlist in der Kanzlei Ludwigs des Deutschen, Herr Barhard, nicht bis 40 zu zählen imstande gewesen ist. Oder vernehmen wir Breslau. Und so auffallend die Tatsache ist, dass ein Mann, der Notar G.B., sich mit so einfachen arithmetischen Operationen nicht abzufinden wusste, wie sie die korrekte Rechnung nach Regierungsjahren erforderte. Für die Zählung reichten die Finger beider Hände aus. Wir müssen diese Tatsache als feststehend hinnehmen. Siehe Heft 1, Seite 55 und folgende. Da sagen es uns also Autoritäten. Die Kanzlisten konnten nicht richtig von 1 bis 20 oder bis 40 zählen. Wer brächte hier den Mut auf, an solcher Dummheit zu zweifeln? Abgesehen davon, dass die Historiker jeden Zweifel überhaupt schlecht ausstehen können, dokumentieren sie, wir müssen diese Tatsache als feststehend hinnehmen. Ich habe als Erster gewagt, an dieser Halbidiotie mittelalterlicher Urkundenschreiber zu zweifeln. Die Strafe ist nicht ausgeblieben, man stellt mich als Mann hin, der nur unsinnige Behauptungen in die Welt setzt. Mancher würde sich ob solch schlechten Zeugnisses beschämt in die Ecke stellen. Ich nicht. Ich weiß nämlich, dass es gar nicht darauf ankommt, was die Fachleute aus diesem oder jenem naheliegenden Grund heute über meine Ergebnisse für eine Meinung haben, sondern was die Fachwissenschaft in 10 oder 30 Jahren für ein Urteil fällt. Wie das Urteil dann lauten wird, das ist mir nicht zweifelhaft, vorausgesetzt, dass auch dann noch die Wahrheit wertvoller ist als die Lüge. Und das wird der Fall sein, solange noch Deutsche auf der Erde leben. Auch dieses Welträtsel löst man nicht mit papierendem Fachwissen, sondern mit Einsicht in die Lebenserfahrung. Drittens, das Rätsel der Verluststatistik mittelalterlicher Handschriften. Um dieses Rätsel sind meine Kritiker bisher merkwürdig scheu im weiten Bogen herumgegangen. Sie werden selbst wissen, warum. Nehmen wir einmal an, die papierne Literatur sei wenigstens im Großen und Ganzen Niederschlag geschichtlichen Geschehens, so müsste eine Statistik der verlorenen mittelalterlichen Handschriften natürlich das Charakteristikum des Zufalls, ein blindes Walten hinsichtlich Erhaltung bzw. des Verlustes dartun. Niemand wird das bezweifeln, ausgenommen, er sei ein historischer Fachwissenschaftler von gestern und heutzutage. In gleichem Maße, unterschiedlos, mussten Handschriftenoriginale wie Abschriften im Laufe von vielen Jahrhunderten der Verschollenheit anheimgefallen sein. Aber die Fachwissenschaftler haben eine sonderbare Entdeckung gemacht. Die Durchmusterung der erhaltenen Bestände an literarischen Geschichtsquellen ergab nämlich das Resultat, dass die Originale, die Urschriften, die Archetypen fast aller bedeutenden Chroniken fehlen und dass ferner von den unzähligen Abschriften ebenso regelmäßig solche Exemplare verloren gegangen sind, die von den Historikern mit dem Ausdrucke gemeinsame Vorlage bezeichnet werden. Also mit anderen Worten, es stellte sich heraus, dass der sonst so blinde Zufall mit verblüffender Treffsicherheit und Konsequenz eine Auslese getroffen hat. Fast noch merkwürdiger als bei den Originalen mutet diese einzigartige Zufallserscheinung bei den sogenannten gemeinsamen Vorlagen an. In Fälschung der deutschen Geschichte erfährt der Leser hierüber mehreres. An solch planmäßige Auslesearbeit des Zufalls glaubt kein Mensch. Nur die heutigen Historiker glauben mit geradezu kindlicher Unbefangenheit oder besser Befangenheit an dieses Märchen, weil sie daran zu glauben gezwungen sind. Würden sie nur etwas zu zweifeln anfangen, so wäre das Verhängnis da, die Erkenntnis, dass eine gewaltige Aktion die Quellen planmäßig gesiebt hat. Dann aber wäre leider die Tatsache einer systematischen Geschichtsfälschungsaktion nicht mehr abzuleugnen. Ich habe die Historiker hier in einer Schlinge gefangen, aus der es für sie kein Entrinnen mehr gibt. Eine Zeit lang werden sie noch zappeln. Schließlich werden auch sie einsehen, dass es recht töricht ist, sich gegen die Vernunft und Erfahrung mit untauglichen Mitteln wehren zu wollen. Ich lade die Quellenforscher herzlich ein, alle ihre kritischen Künste spielen zu lassen, um mir zu beweisen, dass ich mit meinen Ausführungen über die sogenannten gemeinsamen Vorlagen auf dem Holzwege bin. Dann werde ich nicht verfehlen, Ihnen bezüglich Ihrer famosen Handschriftenstammbäume eine Antwort erteilen, die Ihre Lust am weiteren Kritisieren in dieser Sache merklich dämpfen dürfte.